Als Zuschauer hat man das Gefühl, dass sich die Tür der Macht in diesem Film für einen kurzen Moment ein klein bisschen öffnet. Vor allem beim rhetorischen Fernduell mit Schäubles ehemaligen griechischen Amtskollegen Yannis Varoufakis. Schäuble berichtet etwas kokett, dass ihm seine Berater von einem öffentlichen Treffen mit dem hemdsärmeligen Varoufakis abgeraten haben. Klar, ich bin ja für die Medien nicht so attraktiv. Ich bin ein alter, etwas müder und manchmal mürrisch aussehender Mensch. Da kann ich nicht mit einem solchen Popstar konkurrieren. Denn bei allem Mangel an äußerlich erkennbarer Eitelkeit ist Schäuble die Symbolkraft solcher Bilder durchaus bewusst. Hinter verschlossenen Türen wurde dann Tacheles geredet. Wann und wie wurde Ihnen klar, dass Minister Schäuble einen Grexit-Plan hat? When he told me. Als er es mir erzählt hat. Im März. Wollte Schäuble also von Anfang an Griechenland rauswerfen? Schäuble weicht aus, Varoufakis legt im Interview nach. Einmal hatten wir eine Unterhaltung darüber, ob er denn ein Mandat hat. Für einen Grexit? Ja, von der Kanzlerin. All unsere Diskussionen, die du gegen mein besseres Wissen, was getan werden soll, geführt hast, sind rein akademisch. Denn du besitzt ja kein Mandat. Schäuble ist so viel Öffentlichkeit peinlich. Das ist alles ein bisschen ein anderer Maßstab von Seriosität als der meine. Und deswegen will ich die Diskussion mit ihm öffentlich nicht fortführen. Vorgeführt wurde Schäuble dann von seiner Chefin Angela Merkel. Sie legte seinen Vorschlag für einen zeitlich begrenzten Austritt Griechenlands aus der Eurozone zu den Akten. Eine Woche nach der eigentlich negativen Volksabstimmung und dem Rücktritt von Finanzminister Varoufakis handelte sie mit Ministerpräsident Tsipras eine Einigung aus. Griechenland kann im Euro bleiben, Wolfgang Schäuble musste sich loyal fügen. Schäuble wurde nicht Bundeskanzler, später auch nicht Bundespräsident oder regierender Bürgermeister von Berlin. Die schlimmste politische Niederlage aber war, laut seiner Tochter Christine Strobel, die Affäre um die schwarzen Kassen der CDU. Bei uns gibt es den Einsatz zweiter Rollstuhl, lieber nochmal Rollstuhl als nochmal Spendenaffäre. Helmut Kohl hatte zugegeben, illegal Spenden für die CDU entgegengenommen zu haben, wollte aber die Spendernamen nicht nennen. Bis heute rätselt die Republik, wer diese anonymen Spender gewesen sein könnten. Die überraschende Antwort Schäubles: Gibt keine. Wieso? Ja, weil es aus der Zeit von Flick schwarze Kassen gab. Hat Kohl die Spender also frei erfunden, weil die alten Kassen noch ominöser, noch krimineller waren als bislang vermutet? Und warum wollte Kohl sich an Schäuble rächen, als die 100.000-Mark-Spende des Waffenhändlers Schreiber ruchbar wurde, von der Schäuble vehement bestreitet, sie persönlich entgegengenommen zu haben? Wurde der mutmaßliche Erpresser Schreiber von Kohl instrumentalisiert? Das ist der Grund, warum ich von kriminellen Elementen damals gesprochen habe. Auch dabei bleibe ich. Und Helmut Kohl als Mann im Hintergrund empfunden haben damals? Ja, er hatte ja Kontakt mit ihm. Er hat mir das ja gezeigt. Kohl widerspricht. Ich kenne ihn nicht, da habe ich nie einen Wert drauf gelegt. Ich habe mit dem Mann nichts zu tun. Weder damals noch heute. Das Ringen um den Euro und das Drama der schwarzen Kassen. Diese beiden Geschichten stehen im Mittelpunkt eines Films, der die Frage beantworten soll, wer ist dieser Wolfgang Schäuble wirklich? Der loyale, selbstvergessene Pflichterfüller? Die rätselhafte Sphinx? Oder eine Art Dr. Frankenstein, wie Yannis Varoufakis sagt. Der Journalist Stefan Aus hält ihn für einen modernen Odysseus. Zielgerichtet und trickreich wie Odysseus, aber immer gerade heraus. Für weite Teile der deutschen Öffentlichkeit aber ist und bleibt er der populäre Schmerzensmann. Reich an Spuren und Narben, eine Art Sisyphos im Rollstuhl. Müssen wir uns also Wolfgang Schäuble letztlich als einen glücklichen Menschen vorstellen? Sie wissen, ich bin nicht pflegeleicht und sagt mir eine gewisse Sturheit nach. Aber Sie wissen auch, ich bin loyal. Aber angepasst war ich nie.